sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im Februar wollen wir euch ein Zeitungsprojekt vorstellen. Dieses heißt Gaidao, ist chinesisch und heißt Einen anderen Weg gehen und ist ein monatlich erscheinendes Zeitungsprojekt von Menschen des Forums deutschsprachiger Anarchistinnen. Es erschien im Februar das zweite Mal auf Papier. Zuvor gab es bereits 24 Ausgaben nur online. Und dieses Zeitungsprojekt des Forums deutschsprachiger Anarchistinnen wollen wir euch vorstellen in einem längeren Interview mit einer der Macherinnen. Und davor wollen wir nach Griechenland schauen mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik und dem Testfeld für die Abschaffung des Asylrechts in Europa. Und nachdem wir euch ausführlich die Gaidao vorgestellt haben, werden wir mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution zu einer Massenaktion, die in Mexiko stattgefunden hat, am 21.12.2012, wo nicht etwa die Welt untergegangen ist, sondern die Nachkommen der Maya, die Indigenas in Chiapas, die in der EZLN organisiert sind, mit 40.000 zapatistischen Menschen in 5 Städten demonstrierten. Das wird das sein, was wir euch im Februar berichten wollen. Unsere Sendung beginnen wir mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom Januar. Dieser Artikel heißt Labor der Unmenschlichkeit. Griechenland dient als Testfeld für die Abschaffung des Asylrechts in Europa. Und der Artikel wurde verfasst von Andrea Plöger. Sie ist Medienaktivistin unter anderem im Kontext von Afri-Europe Interact. Die älteste Beschreibung des Asylrechts verdanken wir Tacitus. Er berichtete von den Griechen, dass sich viele Personen am Ort des Asyls eingefunden hätten, überwiegend entlaufene Sklaven, Übeltäter und Schuldner, die ihren Gläubigern entkommen wollten. Die Obrigkeit habe sich bemüht, diese Personen zu ergreifen, aber das Volk habe sich zu ihrem Schutz erhoben, um der Heiligkeit des Ortes willen. Es genügte, dass sich die Menschen unter den Schutz der Götter stellten. Was könnte sie sonst dazu getrieben haben, wenn nicht äußerste Not? An diesen Ursprung des Asylrechts erinnerte Burkhard Hirsch bei der Eröffnungsrede des Asylpolitischen Forums in der Evangelischen Akademie Mülheim an der Ruhr vor gut 10 Jahren. Heute sind Asylsuchende, von denen ein großer Teil über Griechenland in die EU gelangt, ohne Zufluchtsort. In Griechenland ist ihr Leben durch Angreiferinnen der neofaschistischen Partei Chrissi Avgi, Goldene Morgenröte, in Gefahr. Wer den Weg durch die Türkei überlebt hat, wo nur EuropäerInnen Asyl bekommen können, soll zumindest nicht über Griechenland bzw. Osteuropa hinauskommen. Etwa 1 Million Geflüchtete und MigrantInnen halten sich in Griechenland auf. Sie kommen vor allem aus Kriegsgebieten wie Afghanistan, dem Irak und Syrien. Aber weil die Abschottung der europäischen Grenzen im Mittelmeerraum andere Fluchtwege nach Südeuropa zu gefährlich gemacht hat, sind auch immer mehr Menschen aus Nord- und Westafrika unter ihnen. Die Organisation Pro Asyl stellt fest, dass sich die Fluchtrouten in den letzten Jahren verändert haben. Die Türkei ist derzeit das wichtigste Transitland auf dem Weg nach Europa. Wenn die Geflüchteten es bis nach Griechenland geschafft haben, wehen sie sich in Sicherheit. Doch Asyl in Griechenland zu beantragen, ist kaum noch möglich. An dem einzigen Tag in der Woche, an dem die Fremdenpolizeidirektion in Athen öffnet, gelingt es derzeit nur etwa 20 Personen, einen Asylantrag zu stellen. In der langen Schlange, die sich jeweils schon Tage im Voraus vor der Behörde bildet, kämpfen hunderte Asylsuchende um ihren Platz. Wer es nicht schafft oder den Versuch aufgibt, einen Asylantrag zu stellen, wird meist Opfer einer Polizeirazzia und landet in einer der überfüllten Hafteinrichtungen, in denen katastrophale Zustände herrschen, schreibt Amnesty International im Dezember 2012. Die Organisation vermutet deshalb eine gezielte Abschreckungsstrategie. Am 4. August 2012 startete in Griechenland die Aktion Gastfreundlicher Zeus. Der Name ist bittere Ironie, denn bei der Aktion werden MigrantInnen und Geflüchtete auf unbestimmte Zeit in Kellern von Polizeistationen und leerstehenden Kasernen interniert. Offizielles Ziel ist die Abschiebung. Da sich aber unter den Verhafteten sowohl Menschen mit einem Aufenthaltsstatus als auch solche befinden, die aufgrund ihrer Herkunft und Migrationsgeschichte nicht abgeschoben werden können, dient die Maßnahme vor allem dazu, staatliche Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Mindestens ebenso sehr geht es aber um Abschreckung, auch unter Inkaufnahme der psychischen und physischen Zerstörung der Inhaftierten. Es wurden Menschen inhaftiert, die allein für kleine Kinder sorgen und gerade ihre Papiere nicht dabei hatten. Die Kinder fand man, falls sie überhaupt aufgegriffen wurden, in Krankenhäusern wieder. Auch Familienväter, die unter schwierigen Bedingungen das Überleben der Familien sichern, sind verhaftet worden. Ihre Familien erfahren höchstens durch Zufall, wo die Männer sich befinden. Es wurden Menschen verhaftet, ohne dass sie wissen, warum oder welche Rechte sie haben, da niemand mit ihnen in ihrer Sprache spricht. Unter den Verhafteten sind auch unbegleitete Minderjährige und viele schwer Traumatisierte. Wo sich die Inhaftierten befinden, ist meist nicht bekannt. Der Zutritt zu Lagern und Polizeistationen wurde bisher nur selten gewährt. AntifaschistInnen einer mobilen Motorradgruppe berichteten Anfang Oktober 2012, nach ihrer Verhaftung von der Polizei gefoltert worden zu sein. Viele Polizistinnen in Griechenland sympathisieren mit der neofaschistischen Chrissi Avgi. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich auszumalen, dass es inhaftierten MigrantInnen ähnlich ergeht. Nach einem von Abgeordneten des Linksbündnis Syriza und BürgerrechtlerInnen organisierten Besuch in dem größten Lager in Korinth können die in jeder Hinsicht menschenrechtswidrigen Zustände bezeugt werden. Auch in Korinth berichteten Menschen im Internierungslager davon, dass denen, die Asyl beantragen, mindestens ein Jahr Haft drohe, während die anderen vorzeitig entlassen würden. Wer unter diesen repressiven Umständen auf einen Asylantrag in Griechenland verzichtet, kann wegen der Dublin-II-Verordnung auch in keinem anderen europäischen Land Asyl beantragen. In den vergangenen 20 Jahren ist das Asylrecht in Europa immer weiter ausgehöhlt worden, bis es nun in den Randzonen Europas de facto nicht mehr existiert. Da sich die Fluchtgründe angesichts einer zunehmend kriegerischen und verschärften neoliberalen Politik aber nicht verringern, werden nun die Asylsuchenden in den krisengeplagten Randzonen der EU unter menschenrechtswidrigen Bedingungen festgehalten. Dublin II hat zur Folge, dass Flüchtlinge praktisch nicht mehr nach Deutschland fliehen und hier ihren Asylantrag stellen können. Die Asylerstanträge in Deutschland sind von 438.000 im Jahr 1992 auf 27.600 im Jahr 2009 zurückgegangen. 2011 haben 45.700 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Zurzeit debattiert das EU-Parlament die vorübergehende Inhaftierung von Geflüchteten und MigrantInnen, sei es zur Identitätsfeststellung, zur Überprüfung der Fluchtgründe oder bei verspäteter Antragstellung als neue Aufnahmerichtlinie. Diese Politik steht, falls der Entwurf der europäischen InnenministerInnen durchkommt, vor ihrer EU-weiten Anwendung. Griechenland kommt damit eine doppelte Bedeutung beim neoliberalen und autoritären Umbau der EU zu. Zum einen als Laboratorium für eine Grenzpolitik im Sinne der europäischen Zentralmächte. So wird nun der mit der Eröffnung des Schengen-Raums um diesen herum aufgebaute Cordon Sanitaire auch innerhalb des Schengen-Raums errichtet. Die menschenrechtsfreien Zonen, die bisher in Ländern wie Libyen oder Marokko MigrantInnen mit Ziel Europa abschrecken sollten, gibt es nun innerhalb der EU. Zum anderen ist Griechenland das Experimentierfeld einer fundamentalistisch-neoliberalen Politik, die helfen soll, die militärische und wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der europäischen Zentralmächte zu erneuern. Das auf dem Rücken der Griechen experimentierte Modell ist das einer Gesellschaft ohne öffentliche Dienste, in der die Schulen, die Kliniken und die Abgabestellen für Medikamente zu Ruinen verfallen, in der Gesundheit zu einem Privileg der Reichen wird und in der die besonders verwundbaren Bevölkerungsteile zu einer planmäßigen Eliminierung bestimmt sind, während jene, die noch Arbeit haben, zu extremen Formen der Verarmung und Prekarität verurteilt werden, schrieben europäische Intellektuelle und KünstlerInnen vergangenes Jahr in ihrem Aufruf »Retten wir das griechische Volk vor seinen Rettern«. Die Entsolidarisierung der Bevölkerung mit Geflüchteten und MigrantInnen ist in die Krisenbewältigungsstrategie der EU fest einkalkuliert. So ist die Aktion Gastfreundlicher Zeus auch ein Testfall für eine Politik der Ausgrenzung und der gesellschaftlichen Fragmentierung, die den Widerstand gegen eine umfassende Umverteilung von unten nach oben und eine Privatisierung staatlicher Liegenschaften und Unternehmen zugunsten der europäischen Kernländer und des internationalen Kapitals brechen soll. Die der öffentlichen Kontrolle entzogene Inhaftierung von Asylsuchenden ist ein Präzedenzfall für die europäische Flüchtlingspolitik. Die de facto Abschaffung des Asylrechts in Griechenland setzt konsequent die 1993 mit dem sogenannten Asylkompromiss in Deutschland begonnene Entwicklung fort und weist Griechenland die Rolle eines Grenz- und Abschreckungsregimes zu. Für sich selbst sieht Deutschland die Rolle eines Staates im Dienste der Menschenrechte vor und wählt in Ruhe aus den Überlebenden des EU-Grenzregimes ein paar Asylsuchende aus, denen es die Aufnahme womöglich gewährt. Die Flüchtlingsproteste in Berlin, Brüssel und Wien sind auch aufgebrochen, um diese Politik zu demaskieren. Es wird Zeit, dass der Widerstand sich ausweitet und die Obrigkeit wie im antiken Griechenland nicht weiter mit dieser Politik der Entsolidarisierung durchkommt. Nach diesem Artikel aus der Analyse und Kritik zur Abschaffung des Asylrechts in Europa werden wir uns der Gadau zuwenden, einem neuen Zeitungsprojekt herausgegeben, einer Gruppe des Forums deutschsprachiger Anarchisten. Matthias macht mit bei Gaidao. Gaidao ist die Zeitschrift vom Forum deutschsprachiger Anarchistin. Ist ein Zusammenschluss von verschiedenen anarchistischen Gruppen, Einzelpersonen, Projekten, Netzwerken im deutschsprachigen Raum. Gaidao ist chinesisch, bedeutet einen anderen Weg gehen und gibt es jetzt seit knapp über 2 Jahren. Die Zeitschrift ist entstanden auf Initiative von einer Einzelperson. Man muss dazu sagen, dass das Forum Deutschsprachige Anarchistin, also FDA, bis vor ungefähr 2,5 Jahren relativ tot war. Aber es gab irgendwann mal so den Wunsch, eine Zeitschrift zu haben. Diese Person hatte aus verschiedenen Gründen Lust, was zu machen und hat dann mal angefangen, die ersten Ausgaben zu machen. Von der Person ist auch der Name. Laut ihr stammt der Name von einer Science-Fiction-Serie namens Firefly. Kommt daher, dass in dieser Science-Fiction-Serie Chinesisch eine Universalsprache ist, weswegen alle Menschen in dieser Science-Fiction-Welt sich alle verstehen können. Und da tauchte wohl der Name Gaidao auf, hatte eine schöne Bedeutung, klangschmissig, war mal was anderes. Da hat der Mensch sich dann entschieden, das so zu nennen. Hat dann die ersten beiden Ausgaben noch ganz allein gemacht, also sowohl was Texte zusammentragen angeht, lektorieren, hat das Ganze dann gelayoutet, obwohl er keine wirklichen Layout-Kenntnisse hatte. War richtig schön DIY, kam relativ gut an, war auch, fand ich persönlich, relativ spannende Mischung von Text und noch alles ohne roten Faden, aber war ein ambitioniertes Ding. Ab der dritten Ausgabe hat es dann angefangen, dass andere Leute dazugekommen sind. Und zum Beispiel der erste war ein Mensch, der beruflich im Grafikdesign-Bereich arbeitet und gedacht hat, cooles Projekt, würde ich gern supporten, und hat dann so ein halb provisorisches Layout mal gebastelt. In den nächsten Monaten ist das Ganze dann halt so langsam, aber stetig gewachsen, dass immer mehr Leute dazugekommen sind, dass sich so langsam angefangen hat, so eine Redaktionsstruktur zu bilden, dass man auch mal langsam angefangen hat, sich perspektivisch zu überlegen, wo will man überhaupt hin mit der Zeitung, bis zum März letzten Jahres so hingezogen. Und da sind dann ein paar größere Sachen passiert, also dass sich ein paar Menschen mal ein paar Tage hingesetzt haben und ein professionelles Layout entwickelt haben. daraus resultierend kam dann die Idee auf, das Ganze, da sie von Anfang an erstmal nur als Online-Zeitschrift, das Ganze auch gedruckt rauszubringen. Und in den Folgemonaten wurde dann halt verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Jetzt vor 2 Monaten, quasi pünktlich zum 2. Geburtstag, war es dann soweit, dass wir das erste Mal parallel sowohl online als umsonst Zeitschrift, aber auch gedruckt als bestellbares Abo erschienen sind. Du sagtest, dass es aus der Struktur des Forums deutschsprachiger Anarchisten entstanden ist. Das FDA wurde ursprünglich 1989 als Initiative für eine anarchistische Föderation in Deutschland gegründet, hat unter dem Namen in verschiedenen Konstellationen auch eine Zeit lang gearbeitet, ist dann Anfang der 90er auch in die Internationale der anarchistischen Föderation, der IFA, aufgenommen worden. Gegen Ende der 90er gab es dann einen ersten Break, dass einige sich entschieden haben, das Projekt zu beenden, aber andere eben diese Vernetzung, die Kontakte, die man aufgebaut hatte und gerade auf internationaler Ebene, also in Kontakt mit der IFA, nicht aufgeben wollten. Und aus den Resten dieser Initiative für eine anarchistische Föderation haben dann einige Menschen und Gruppen das FDA gegründet. Und ab 2009 ist das Ganze dann relativ eingeschlafen, also bis auf sporadischen E-Mail-Kontakt, bis dann so ungefähr 2011 zum einen mit dem Erscheinen der Gaidao und zum anderen, dass einige Monate später mit dem libertären Netzwerk Dresden nochmal eine zum einen neue und zum anderen funktionierende Struktur ins FDA eingetreten ist. Es gab mittlerweile in den immer noch auf dem Papier Mitgliedsgruppen vielen Personalwechsel. Es gab in der Zwischenzeit in vielen Städten, gerade im Südwesten, einen Aufschwung von anarchistischen Gruppen. Gab es dann auf Initiative von einigen Personen und Gruppen dann Mitte Sommer, Herbst 2011 das erste reale Treffen seit mehreren Jahren, wo dann nach langen Diskussionen entschieden wurde, dass man nochmal den Versuch startet von so einer großen Vernetzung. Das hat wunderbar funktioniert. Also seitdem ist das FDA kontinuierlich gewachsen. Man hat angefangen, zum einen natürlich die Gaidao als bisher größtes Projekt immer weiter auszubauen, aber daneben auch erste eigene Dinge gestartet, von Materialien, Texten etc. etc. In dem Prozess sind wir immer noch, sowohl nach innen die Strukturen aufbauen, seit einigen Monaten auch verstärkt erste Arbeit nach außen. Und jetzt ist die 26. Ausgabe rausgekommen, 2-mal auf Papier bisher. Ihr hattet dazwischen auch so Sonderheftchen, zum Beispiel zu dem internationalen anarchistischen Treffen in der Schweiz. War das auch nochmal so ein Impuls für euch? Die Sonderausgabe zum anarchistischen Welttreffen in Saint-Imier war schon unsere 2. Sonderausgabe. Die erste war zur antikapitalistischen M31-Demo in Frankfurt im März letzten Jahres. Das mit der ersten Sonderausgabe war eigentlich eine relativ spontane Idee, weil wir als FDA diese M31-Mobilisierung unterstützen wollten. Irgendjemand ist dann auf die Idee gekommen, quasi eine Sonderausgabe rauszubringen, die so ein bisschen Hintergrundinfos zu dem Aktionstag hat, Interviews mit beteiligten Akteuren. Das war dann auch die erste Ausgabe, die in einer großen Auflage, 1000 Stück, gedruckt wurde und dann auf der Demo verteilt wurde. In dem Zuge haben wir uns dann weiter über dieses Konzept Sonderausgabe unterhalten, weil wir gerade auf der Demo, aber auch im Nachhinein ziemlich viel positives Feedback darauf gekriegt haben. Und diese Saint-Imier-Sonderausgabe, die ist dann auch zusammengefallen mit so der ersten größeren, ich nenne es mal Kampagne, die wir als FDA gemacht haben. Ist uns irgendwann aufgefallen, dass es für dieses anarchistische Welttreffen in Deutschland relativ wenig bis gar keine Werbung, Infos überhaupt vorhanden waren. So viele Leute wussten einfach nicht, dass dieses Treffen stattfinden wird. Da haben wir uns dann als Koordinationsgruppe so zusammengefunden, haben dann 2 kleine Infotouren durch den Südwesten und durch Nordwesten organisiert, wo wir eine Infoveranstaltung zu dem Treffen gemacht haben, haben dann gleichzeitig noch ein Infopaket zusammengestellt, damit Gruppen und Menschen in verschiedenen Städten auch eigenständig Vorträge halten können, was da auch passiert ist, haben verschiedene Soli-Materialien hergestellt wie T-Shirts oder Plakate, um auch ein bisschen Geld für das Treffen zusammenzukriegen. Und haben in dem Zuge eben auch festgestellt, dass nicht nur das Treffen medial nicht wirklich präsent ist, sondern dass es auch inhaltlich relativ wenig auf Deutsch gab. Und haben uns dann entschieden, nochmal eine Sonderausgabe zu machen und die dann ein bisschen mehr als Programmheft zu konzipieren. Saint-Imier war in mehrfacher Hinsicht für uns so toller Zwischenschritt, weil wir da zum ersten Mal auch einen Infostand hatten auf der Buchmesse während des Treffens, wo wir von allen bisherigen Ausgaben extra für die Buchmesse einige Exemplare ausgedruckt hatten und das Feedback da, das war einfach großartig. Hätte ich persönlich nie damit gerechnet. Das war der erste Teil des Interviews zur Gai Dao. Im nächsten, im zweiten Teil wollen wir uns mit den Inhalten der monatlichen Ausgabe beschäftigen. Habt ihr so für Inhalte? Wie sieht das denn bei den in Anführungszeichen normalen Ausgaben der Gai Dao aus? Wie viel Umfang hat das? Wie lang sind die Artikel? Kommen da die einzelnen Gruppen zu Wort? Der Umfang, bevor wir als Druckausgabe angefangen haben, relativ unterschiedlich. Dadurch, dass wir eben nur online erschienen sind, waren wir in der relativ bequemen Position. Mittlerweile haben wir uns auf 32, manchmal in Ausnahmefällen 36 Seiten einpendeln müssen. Haben zwar dafür noch ein bisschen am Layout gebastelt, also dass wir noch ein bisschen mehr Platz geschaffen haben, aber sind jetzt dadurch halt auf die Seitenzahl begrenzt und müssen jetzt natürlich auch ein bisschen stärker gucken, wie wir das machen. Von den Artikeln her hatten wir eigentlich von Anfang an nie wirkliche feste Zeichenangaben. Wir waren eher immer die Praxis, dass wir Artikel im Zweifelsfall zwei Teilen oder mehreren Teilen veröffentlicht haben, als anzufangen, da großartig rumzukürzen. Und das ist bis heute eigentlich immer noch so. Von kurzen Einseitenmeldungen bis dann unsere längste Serie war eine Reihe zum Thema Faschismus, also Faschismus im Vergleich in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten und das ging über 7 oder 9 Ausgaben, da bin ich mir gerade unsicher. Sowas machen wir dann auch. Die Texte selbst kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Ecken. Also natürlich können alle Gruppen innerhalb des FDAs jederzeit Texte einbringen, was auch mehr oder minder regelmäßig passiert. Und darüber dann Texte geben oder wenn es eben Gruppenstatements zu gewissen Themen gibt. Darüber hinaus kriegen wir gerade vermehrt in den letzten Monaten Zusendungen von außerhalb, teilweise auch Zusendungen, die uns selber überraschen. Also beispielsweise hatten wir mal einen Artikel über Anarchismus in Neuseeland, wo uns einfach irgendwann ein Mensch angeschrieben hat, der gemeint hat, ja, er lebt seit einigen Jahren auf Neuseeland, ist halt Anarchist, hat sich auch hobbymäßig damit befasst und würde da mal gern was zu schreiben. Andere Sachen sind dann zum Beispiel Übersetzungen, wenn Menschen von anderen Gruppen oder wo auch immer interessante Beiträge finden, die es eben noch nicht auf Deutsch gibt und diese dann übersetzen. Und ein großer Teil kommt natürlich auch durch unsere internationale Vernetzung, die IFA, wo man auch immer relativ viel von Schauplätzen oder Ereignissen oder Bewegungen erfährt, die jetzt nicht so allgegenwärtig hier in den gängigen Internet- oder Printmedien sind. Was der generelle Inhalt angeht, prinzipiell offen. Also wir haben natürlich verschiedene Rubriken, haben einen relativen Fokus auf internationale Themen, aber was uns gar nicht einschränkt, in der Januar-Ausgabe zum Beispiel war leider gar kein Artikel von internationaler Ebene dabei. Es kommt halt immer auf die Zusendung an. Also wir versuchen, ein Blatt zu sein, was erstmal keine wirklichen Beschränkungen hat. Wir fordern auch immer wieder auf, uns Beiträge egal welcher Art zuzusenden, weil wir da auch selber noch so ein bisschen denke ich, in einer Experimentierphase sind, dass da so viele verschiedene Dinge reinkommen. Also wir hatten eben schon von wirklichen Analyseartikeln über klassische Berichte von irgendwelchen Ereignissen, aber auch schon Gedichte. Wir hatten mal vereinzelt auch mal Kochrezepte. Seit der Januar-Ausgabe haben wir sogar einen eigenen Comicstrip, wo sich ein Mensch gemeldet hat, der zeichnet und der Lust hatte, regelmäßig da was in unser Magazin zu bringen. Das variiert relativ stark. Das Ding ist irgendwie wahrscheinlich A4, vermute ich mal, und erscheint monatlich. Und was ist jetzt der Unterschied zu so gestandenen anarchistischen Blättern wie Direkte Aktion oder Graswurzel? Wo würdet ihr euch da verorten oder was sind da die Unterschiede? Die Frage hören wir natürlich öfter. Also vergleichen würden wir uns in dem Sinne nicht, da beide Zeitungen, die du eben angesprochen hast, eine super lange Tradition haben, schon Ewigkeiten erscheinen und dementsprechend einfach einen ganz anderen Grad an Professionalität haben, an Beiträgen haben. Da stecken wir wirklich noch in Kinderschuhen. Was uns ein bisschen inhaltlich abhebt, denke ich, ist, dass ja sowohl die Direkte Aktion als auch die Graswurzelrevolution ja aus einem ganz bestimmten anarchistischen Spektrum kommen, beziehungsweise eben eine gewisse Strömung des Anarchismus vertreten, was sich in der Auswahl der Themen und auch im Blickwinkel auf bestimmte Themen niederschlägt. Das finden wir auf jeden Fall gut. Wir wollen uns da auch gar nicht in Konkurrenz setzen. Wir sehen uns da eher als Ergänzung. Hängt natürlich mit den Menschen zusammen, die die Zeitungen machen, aber auch in der Ausrichtung des FDA an sich, weil das FDA eine synthetisch-föderalistische Organisation ist, sich nicht auf eine bestimmte Strömung im Anarchismus festlegt, sondern einfach sagt, dass es viele Strömungen im Anarchismus gibt und dass es gut ist, dass es die gibt, weil in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Kämpfen, in verschiedenen geografischen Bereichen es halt immer verschiedene Voraussetzungen gibt und man entsprechend darauf reagieren muss und kann. Und wir denken, dass es gut ist, dass so viel nebeneinander existiert, eher gegenseitig ergänzen kann. Das, denke ich, ist auch so die Ausrichtung von der GAIDAO. Wir haben da schon einige Artikel aus von verschiedenen anarchistischen Strömungen abgedruckt, teilweise auch recht kontroverse Artikel, finden das auf jeden Fall spannend. Was werden da eigentlich zu erwarten, wenn ich jetzt irgendwoher, ja woher eigentlich, die gedruckte Ausgabe bekomme oder kaufe oder sonst wie? Was würde ich dann in der Februar-Ausgabe so finden? Bekommen kannst du oder kann jeder die gedruckte Ausgabe im Moment erstmal nur im Abo. Hat ganz einfach den Grund, dass wir bei der Planung von dieser Druckausgabe gesagt haben, dass wir kleine Schritte gehen wollen. Also wir wollten uns einfach nicht übernehmen. Also wir verkaufen auch keine Einzelausgaben, sondern nur im Abo. Ganz einfach, um momentan erstmal so die Arbeitsbelastung für die Einzelnen so niedrig wie möglich zu halten und dann einfach schauen, was passiert, wie es sich entwickelt. Natürlich fänden wir es schön, wenn das Ganze mehr Verbreitung findet, wenn man auch mal Einzelausgaben abonnieren kann. Ein Traum wäre natürlich, wenn die GAIDAO irgendwann mal flächendeckend an Kiosken oder so erscheint. Was es vereinzelt schon gibt, sind Infoläden oder eben Gruppen, die regelmäßige Infotische haben, die das Ganze dann eben in größeren Mengen bestellen. Da sind wir jetzt auch im Moment nicht dahinter, dass wir jetzt jedem Infoladen in Deutschland versuchen, ein Abo anzudrehen. Wir gucken jetzt mal, wie sich das in den ersten Monaten entwickelt und werden dann irgendwann eine Bestandsaufnahme machen und dann mal schauen, wie es weitergeht. In der jetzigen Ausgabe gibt es einige spannende Beiträge, beispielsweise zu Hausbesetzung in Dresden und in Bonn. Dann gibt es einen Beitrag über das 129-Verfahren, das ja seit Jahren gegen Dresdner und sächsische Aktivistinnen geführt wird und das jetzt vor kurzem auch Berlin erreicht hat. Dann gibt es Diskussionsbeiträge, eine feministische Kritik an einem Artikel, der in der Ausgabe zuvor erschienen ist, zum Thema Staat, Patriarchat und Geschlecht, am Beispiel des Paragraphen 218. Es gibt einen Beitrag über die Verantwortung und Transparenz in anarchistischen Organisationen, In der Februarausgabe ist der Kulturteil relativ groß. Also wir haben neben dem schon erwähnten Comicstrip eine Buchrezension, einen Reisebericht nach Barcelona und auch einige Gedichte. Und was in dieser Ausgabe relativ stark vertreten ist, sind Aufrufe. Also wir haben eine extra Rubrik Aufrufe, worüber wir auch recht lange diskutiert haben, weil es in der Regel ja auch Aufrufe sind, die man auch relativ schnell im Internet findet. Aber wir eben der Meinung sind, dass wir bestimmte Aktionen, Projekte, wie auch immer, so unterstützen wollen, wie uns das möglich ist. Da gibt es in dieser Ausgabe auch einige, eben immer mit weiterführenden Infos, Hintergrundinfos. Im dritten Teil des Interviews wollen wir allgemeiner die anarchistische Szene in der BRD betrachten und natürlich euch noch darauf hinweisen, wo ihr die Gaidao finden könnt. Mensch könnte ja so den Eindruck gewinnen, dass in den letzten Jahren die anarchistische Bewegung wie so einen Aufschwung hat oder Zulauf oder aktiver wird wieder. Ist das so etwas, was sowohl das Forum deutschsprachiger Anarchisten als auch dieses Zeitungsprojekt von euch vorantreibt oder wo es auch euch so geht, dass es eben mehr Gruppen dadurch gibt oder mehr Aktivitäten? Seht ihr da einen Zusammenhang? Also allgemein kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren der Anarchismus in Deutschland wieder stärker präsent wird. Das zeigt sich an vielerlei Dingen, dass zuvor bestehende anarchistische Organisationen oder Projekte erstarken oder sich vergrößern, aber auch ganz viele neue Projekte entstehen. Also ich stamme beispielsweise ursprünglich aus dem Südwesten Deutschlands, wo sich in den vergangenen Jahren das anarchistische Netzwerk Südwest gebildet hat. Was einfach ein Resultat war, dass in relativ engem geografischem Raum innerhalb kürzester Zeit ziemlich viele anarchistische Gruppen entstanden sind. Und dass wir da jetzt zum Beispiel in der Situation sind, dass es nur im Großraum Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland dieses Netzwerk mit mittlerweile 14 Gruppen gibt. Aber auch an ganz vielen anderen Ecken, wo wir mitkriegen, dass neue Projekte entstehen, auch lokale Vernetzungen von verschiedenen Projekten entstehen. Und das hat natürlich auch mit Sicherheit das Wachstum oder den Aufstieg vom FDA auch befördert. Habe ich auch den Eindruck, dass auch generell, als ob sie sich jetzt explizit anarchistisch nennen, aber dass es auf jeden Fall ein Erstarken von radikalen, antiautoritären Bewegungen gibt. Und darüber hinaus, neben den jetzt schon bestehenden Projekten, wir auch von einigen Regionen oder Städten wissen, wo zurzeit auch neue Projekte Gründung sind. Für mich momentan das spannendste Beispiel ist die Region Rhein-Ruhr, also Nordrhein-Westfalen, wo sich eine Initiative zur Gründung einer ganzen Lokalföderation gebildet hat. Und vorher gab FAU und ASJ-Gruppen, aber es gab eben keine allgemein anarchistischen Gruppen. Und durch diesen Prozess, der da durch mehrere öffentliche Treffen angestoßen wurde, sind zurzeit, ich glaube, 4 Gruppen in Gründung. Und da ist auch die Tendenz steigend. Das sehen wir auch durch die Gaidao, dass wir entweder in eine Nische gestoßen sind oder beziehungsweise auf ein Publikum, das drauf gewartet hat, oder aber wirklich sich immer mehr Leute dafür begeistern. Und wo findet Mensch euch? Also vor allem im Internet und wo da? Unser zentrales Medium ist die Homepage www.fda-ifa.org. Da hat die Gaidao eine richtig schicke eigene Unterseite, dieselbe Adresse mit /Gaidao. Ja, und da findet ihr sowohl alle Infos über das Abo, über Kontakte etc., ebenso wie alle bisherigen Ausgaben, die in ganz verschiedenen Versionen sonst downloadbar sind. Vielleicht dazu noch, wir haben von Anfang an uns entschieden, die Gaidao in möglichst verschiedenen Versionen rauszubringen, also nicht einfach nur als PDF, sondern haben auch versucht, möglichst die Hürde niedrig zu legen, um ganz verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen. Also neben der normalen PDF-Version kam als erstes eine Version, die schon optimiert ist zum Selbstausdrucken. Danach kam eine Version speziell für Smartphones und Tablet-PCs. Und seit neuestem haben wir auch eine Version, die ganz bequem online gelesen werden kann. Also wirklich dann online durchgeblättert. Ja, wo wir eben versuchen, möglichst für jeden das angenehmste Lesebedürfnis zu befriedigen. Neben der Homepage gibt es uns natürlich, wie soll es auch anders sein, auch bei Facebook. Aber zentral ist für uns eigentlich die Homepage. Also wir wollen da gar nicht so sehr uns nur auf diese sozialen Netzwerke beschränken, sondern da wirklich eine eigene, selbstgestaltete Internetpräsenz behalten und die auch im Fokus behalten. In der kommenden, also in der März-Ausgabe, gibt es wieder natürlich super viele interessante Beiträge aus der wunderbaren Welt der Anarchie. Beispielsweise wird es einen Bericht zur aktuellen Situation der anarchistischen Gefangenen in Weißrussland geben, über die wir schon einige Male berichtet hatten und wo jetzt auch eine europaweite Infotour ansteht, die wir als FDA mitorganisieren. Daneben wird es Beiträge geben zu den jüngsten Protesten in Ägypten und vor allem zum für alle relativ überraschenden Auftreten eines sogenannten Black Blocs. Es wird einen Beitrag über soziale Bewegungen in Zypern geben. Bestimmt noch den einen oder anderen spannenden Beitrag mehr. Soweit unser Interview zur Gaidao, der Zeitung des Forums deutschsprachiger Anarchistinnen. Und als nächstes werden wir uns einer anderen anarchistischen Zeitung zuwenden, und zwar der Graswurzelrevolution und Aktivitäten der Zapatisten. Unser letztes Thema oder unser letzter Beitrag in dem linken Medienspiegel im Februar wird ein Artikel aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster sein. Und zwar heißt dieser: Das ist der Klang ihrer Welt, die zusammenbricht. Friedliche Massenaktion der EZLN im mexikanischen Chiapas. 40.000 Zapatistas demonstrieren in 5 Städten und kündigen neue Aktivitäten an, außerparlamentarisch unten links. Und der Artikel ist von Lutz Kerkeling der Gruppe Basta verfasst worden. Allerdings vorenthalten wir euch Teile dieses Artikels. Also falls ihr den ganzen Artikel lesen wollt, schaut einfach in die Graswurzelrevolution. Es war ein Mediencup. Am 21. Dezember 2012, dem Tag, der im Vorfeld von den großen Medien fälschlicherweise als von den Maya vorhergesagter Weltuntergang kommerziell ausgeschlachtet worden war, nahmen rund 40.000 Sabatistas für einige Stunden friedlich die fünf Städte San Cristobal, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas und Palenque im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas ein. Parolen gab es nicht, es wurde schweigend demonstriert. Vor Rathäusern oder Kirchen aller fünf Städte wurden in Rekordzeit Bühnen aufgebaut, die dann alle TeilnehmerInnen mit erhobener linker Faust überschritten. Nach wenigen Stunden endete diese eindrückliche Massenaktion der von indigenen Mayas geprägten Bewegung. Wenig später wurde dann das wohl bisher kürzeste, allerdings sehr symbolische Kommuniqué der zapatistischen Befreiungsarmee EZLN veröffentlicht. Habt ihr das gehört? Das ist der Klang ihrer Welt, die zusammenbricht. Es ist die unsere, die wiederkehrt. Der Tag war, wurde Nacht. Und die Nacht wird der Tag sein wird. Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit. Die Sabatistas kämpfen seit Beginn ihres Aufstands von 1994 gegen Rassismus und für die Durchsetzung der Autonomierechte der indigenen Bevölkerungsgruppen. Ihnen ging es jedoch nie um indigenistische Politikansätze oder gar Weltuntergangsverschwörungen. Sie setzen sich pazifistisch dafür ein, dass die indigenen Menschen ihre Lebens- und Organisationsweise weiterhin praktizieren können, ohne dafür diskriminiert zu werden. Die DemonstrantInnen, darunter viele Jugendliche und Frauen, signalisierten mit ihrer kraftvollen Aktion, der bisher größten Demonstration von Zapatistas in Chiapas, dass die sabatistische Bewegung weiterhin lebt, Widerstand leistet und gleichzeitig basisdemokratische Alternativen aufbaut. Seit Mai 2011, als etwa 20.000 Sabatistas friedlich in San Cristobal gegen die Gewalt im Land demonstrierten, hatte sich die EZLN nicht öffentlich geäußert. Nun schaffte es die Bewegung mit ihrer spektakulären Massenaktion auf die Titelseiten der mexikanischen Zeitungen und auf die Internetseiten der globalen Bewegungen und Gruppierungen, die sich solidarisch auf die Sabatistas beziehen. Ihre Forderung nach einem Ende des Rassismus gegen die indigenen Bevölkerungsgruppen, einer radikalen Demokratisierung, einer antikapitalistischen Wirtschaftspolitik, einer Verbesserung der Situation der Frauen, nach konsequentem Naturschutz und nach Solidarität mit allen Marginalisierten wurden durch den Schweigemarsch wieder zum Thema. Luis Hernández Navarro, Redakteur der Meinungsseite der mexikanischen Tageszeitung La Jornada, brachte die Symbolik der Mobilisierung auf den Punkt. So wie sie sich das Gesicht bedecken mussten, um gesehen zu werden, hielten sie jetzt im Reden inne, um gehört zu werden. Am 30. Dezember 2012 rechnete die EZLN in einem Kommuniqué und zwei Briefen hart mit der gesamten politischen Klasse ab. Nach den Präsidentschaftswahlen von 2006 hatte ein nicht unerheblicher Teil der mexikanischen Linken der EZLN vorgeworfen, für den Wahlsieg von Felipe Calderón von der neoliberal-konservativen Partei der Nationalen Aktion, PAN, verantwortlich zu sein, weil die Sabatistas nicht den sozialdemokratischen Kandidaten Andrés Manuel López Obrador von der Partei der Demokratischen Revolution, PRD, unterstützt hatten. Weite Teile der parlamentarischen Linken hatten daraufhin mit der EZLN gebrochen. Ihnen antwortete die Organisation nun Ende 2012 nach der Rückkehr der autoritären institutionellen revolutionären Partei PRI an die Macht: Sie brauchen uns nicht, um zu versagen. Wir brauchen Sie nicht, um zu überleben. In beiden Fällen war die EZLN nicht für die Wahlniederlage des PRD verantwortlich. Die Gründe dafür sind Wahlmanipulation, Stimmenkauf, massenmediale Kampagnen zugunsten von PAN und PRI und nicht zuletzt auch die geringe Zustimmung, vor allem in den kämpferischen Regionen, in denen PRD-Gouverneure bereits regieren und sich mit ihrer repressiven und neoliberalen Politik nicht anders verhalten als PRI- oder PAN-Regierungen. In ihrem Kommuniqué berichteten die Sabatistas, die weiterhin jedwede Unterstützung durch den mexikanischen Staat ablehnen, selbstbewusst über die Fortschritte in ihren autonomen Gebieten. In diesen Jahren haben wir uns gestärkt und haben unsere Lebensbedingungen bedeutend verbessert. Unser Lebensstandard ist höher als in den regierungshörigen indigenen Gemeinden, die Almosen erhalten und mit Alkohol und nutzlosen Artikeln überschüttet werden. Unsere Häuser haben sich verbessert, ohne die Natur zu verletzen und ihr Wege aufzuzwingen, die ihr fremd sind. In unseren Dörfern dient das Land, das früher dafür da war, das Vieh der Gutsherren und Großgrundbesitzer zu mästen, heute dem Anbau von Mais, Bohnen und Gemüse, welche unsere Tische erleuchten. Unsere Arbeit wird mit der doppelten Zufriedenheit belohnt, uns mit dem Nötigen zu versorgen, um anständig leben zu können und zum kollektiven Wachstum unserer Gemeinden beizutragen. Unsere Jungen und Mädchen besuchen eine Schule, die ihnen ihre eigene Geschichte beibringt, die ihrer eigenen Heimat und die der ganzen Welt sowie die nötigen Wissenschaften und Techniken, um sich zu bilden, ohne aufzuhören, Indigene zu sein. Die indigenen sabbatistischen Frauen werden nicht wie eine Ware verkauft. Die indigenen PAI-Anhänger kommen in unsere Krankenhäuser, Kliniken und Labors, weil es in denen, die die Regierung zur Verfügung stellte, weder Medikamente noch Geräte noch Doktoren noch qualifiziertes Personal gibt. Unsere Kultur erblüht, nicht isoliert, sondern bereichert durch den Kontakt mit Kulturen anderer Bevölkerungsgruppen aus Mexiko und der ganzen Welt. Wir regieren und wir regieren uns selbst, indem wir stets zuerst die Einigung vor der Konfrontation anstreben. All dies wurde nicht nur ohne die Regierung, die politische Klasse und die Medien, die sie begleiten, bewerkstelligt, sondern während wir gleichzeitig ihren Angriffen aller Art Widerstand leisten mussten. Hier, bei nicht wenigen Fehlern und vielen Schwierigkeiten, ist eine andere Art des Politikmachens bereits eine Realität. Darüber hinaus kündigte die EZLN an, verstärkt mit anderen sozialen Bewegungen zusammenzuarbeiten, vor allem mit den Anhängerinnen der 6. Deklaration aus dem lakandonischen Urwald und der anderen Kampagne, die danach streben, über einen langen, strikt außerparlamentarischen Prozess eine neue antikapitalistische Verfassung für Mexiko durchzusetzen und die globale Vernetzung basisdemokratischer Kämpfe zu unterstützen. Die Sabbatistas haben mit der größten Massendemonstration ihrer Geschichte kurz vor dem 19. Jahrestag ihres Aufstands vom 1. Januar 1994 einmal mehr belegt, dass sie eine relevante Kraft in Chiapas und Mexiko sind, die auch Ausstrahlungskraft auf andere Kämpfe weltweit hat, die sich jenseits von Staat und Kapital für die Emanzipation der Menschen einsetzen. Viele Gruppen und Organisationen erwarten nun mit Spannung die neuen Initiativen der EZLN. Der linke Medienspiegel im Februar gewesen. Der linke Medienspiegel im März wird sich mit 2 Jahre Fukushima beschäftigen. Und was sich noch aus dem linken oder anarchistischen Medien mehr berichten lässt, ist, dass es eine neue Zeitung gibt, eine unionistische und rätekommunistische, diese nennt sich Strike. Dann, dass die Lotta, die antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen, im Winter 2012-2013 ihre 50. Nummer herausgebracht hat. Hier hat sie sich befasst, schwerpunktmäßig mit 20 Jahre Solinger Brandanschlag, 20 Jahre Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Ich hoffe, ihr werdet von der kommenden Kampagne zu diesen 20 Jahren grauen BRD noch viel hören werdet, da im Mai eine Großdemonstration für die Einführung des Asylrechts in der BRD geben wird. Da gibt es die ersten Organisationsbestrebungen und 20 Jahre BRD, 20 Jahre Anschluss DDR hat sich auch die ZAK, die Zeitung antirassistischer Gruppen, zum Thema genommen. Sie ist auch jetzt gerade im Winter erschienen und hat das Schwerpunktthema Scheiß Nazis, Scheiß Pogrome und versucht hier sowohl nochmal auf Rostock als auch auf Hoyerswerda, was hat sich seitdem geändert, einen Rückblick zu werfen. Ja, das könnten wir euch aus dem linken Medienmeer berichten. Und wie gesagt, im März könnt ihr uns wiederhören. Am zweiten Donnerstag, 19 Uhr, oder die Wiederholung bei Radio Korax um 10.10 Uhr am Freitag, am zweiten Freitag. Und online könnt ihr unter medienspiegel.blogsport.de nochmal die Sendung nachhören, Artikel nachlesen und dergleichen mehr. Ja, und die Musik, die ihr gehört habt, war GEMA-frei. Ja, da lässt sich viel finden im World Wide Web. Soweit, so gut. Tschö.